H. Guten Tag, Frau Beile. Warum ist denn Herr Maurich nicht da? Ist er schon im Urlaub? Aber nein, er fährt doch erst im Mai in Urlaub. Das wissen Sie doch. Heute ist er in Bremen bei der Firma Allerich & Co. wegen der neuen Computer. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Morgen ist er ja wohl wieder da, hoffe ich. Er ist am Montag wieder im Büro. Aber Sie können ihn doch anrufen.